Das Bundesverfassungsgericht wollte Belege dafür haben, dass die NPD in den neuen Bundesländern eine Atmosphäre der Angst erzeugt, die das demokratische Handeln einschränkt. Auf 140 Seiten haben die beiden Berliner Rechtsprofessoren Christoph Möllers und Christian Waldhoff, die die Bundesländer vom Bundesverfassungsgericht vertreten, viele Fälle dokumentiert. Sie würden klar belegen, dass die NPD sehr aggressiv auftritt und Kritiker massiv einschüchtert, sagte Staatsrechtler Möllers dem ARD-Hörfunk. Wir sind bei unseren Recherchen einfach darauf gestoßen, dass es in gewissen lokalen Zusammenhängen, namentlich in Mecklenburg-Vorpommern, Strukturen gibt, in denen Leute tatsächlich im Grunde Probleme damit haben, sich öffentlich kritisch über die NPD zu äußern. Mein Kollege Waldhoff ist nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, hat Interviews geführt, hat mit Bürgermeistern geredet und hat diesen Befund dann auch nochmal aus erster Hand bestätigt gefunden. Auch die aktuellen Ereignisse in Heidenau in Sachsen sind im Schriftsatz mit enthalten, wo es nach einer Demonstration der NPD gegen ein Flüchtlingsheim zu schweren Ausschreitungen kam. Ob und wann es zu einem Verfahren gegen die NPD kommt, ist nach wie vor unklar. Voraussichtlich im Herbst wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden. Ein erster Versuch, die NPD vom Verfassungsgericht verbieten zu lassen, war 2003 gescheitert, weil Informanten des Verfassungsschutzes damals die Führungsebene der NPD unterwandert hatten.